Hallo, RTL und guten Morgen Deutschland um 6:07. Ich habe die Stiefel geputzt, habe sie rausgestellt, habe extra groß genommen, Schuhgröße 48. Ich werde gleich mal gucken gehen, was da so alles drin liegt. Ich erwarte, oh, Mandelkerne und Nüsse und Mandarinen und so etwas und all solche tollen Sachen. Offi, ich habe was Schönes für dich, weil du immer so wundervoll Guten Morgen Deutschland machst. Der Nikolaus persönlich, dass ich das noch erleben darf. Was ist es denn, lieber Nikolaus? Ist es vielleicht was zum Spielen oder ist es vielleicht was Süßes? Marzipan? Es ist eine Rute. Nein! Oh nein! Aua! Aua! Du hast es verdient. Nein, ich hab's wirklich nicht verdient. RTL, die beste Musik. Ich will ja nicht im Dunkeln sein, zerstör mich nicht. Ich möchte so gern romantisch sein. Was erleben im Dunkeln ist man so allein. Über Wolken schweben, ich sehne mich nach Sonnenschein. Ich stehe auf eine genaue Uhrzeit. Es ist 6:11. Die Weckwunschplatte. Und wir wecken heute Morgen Manni und Inge. Und die Inge ist am Telefon. Guten Morgen. Guten Morgen. Inge, Sie heiraten heute, ist das richtig? Ja. Wow, am Nikolaustag. Ihren Manni. Sie können das noch gar nicht glauben, dass wir Sie angerufen haben, oder? Nee, ich nicht. Also, wir haben eine Karte bekommen von Monika Bressel-Schmidt. Ja, und die hat uns geschrieben, dass wir sie heute Morgen wecken sollten, damit dieser Tag auch gut anfängt. Ihr Hochzeitstag am 6.12., am Nikolaustag. Ich lese das mal kurz vor. Ich wünsche mir für meine Schwester, meinen zukünftigen Schwager, Manni und Inge, die am 6.12. heiraten. Ich habe geträumt von dir von Matthias Reim. Das spielen wir auch gleich für euch beide. Dankeschön. Zu eurem Ehrentag. Und viele Grüße noch von Kai, Dirk, Sabrina, Gerhard, Monika und Mama Händele. Vielen Dank. Noch ganz geschockt, Inge. Sind Sie denn ein bisschen aufgeregt vor der Hochzeit? Oh, geht. Es geht so, hier kommt ein kleiner Gruß. Ich glaube, da darf man vorab schon gratulieren von RTL und Guten Morgen Deutschland. Herzlichen Glückwunsch. Und hier gibt's Matthias Reim. Einen schönen Tag. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich hab geträumt von dir. Ich

I could share it if you want me to. If you're going my way, I'll go with you. Bend me down the highway, don't let me down the highway. Moving ahead so life won't pass me by. I got a name, ich habe einen Namen, ich habe auch einen Namen. Können wir den bitte mal gerade singen? Stefan Mofirowski. Dankeschön. Ich darf Sie auf eins aufmerksam machen, die Magazinredaktion kam eben rein und hat uns ein Nikolausgedicht angedroht. Das gibt es in wenigen Sekunden bei uns. Au, au, au, au. You can break your eggs to count your chickens. And you can break your neck to keep your ducks all in a row. But don't think every chance you take has to mean a new mistake. It ain't necessarily so. Now, depending on the soil and the season, you can plant a seed and you can watch it grow. But you can't have a guarantee, 'cause everything that ought to be ain't necessarily so. Letting go. I try to be a friend to the person on my left. They say you just can't be too careful who you know. But that ain't necessarily so. I'd like to have more faith in human logic, basing all the rules on the proof that you can show. But I can't take my guesses back that I based on all those facts. That ain't necessarily so. And every time I follow what I'm feeling, I end up in the same place my heart would have me go. There's one rule of life I trust. It's everything outside your gut ain't necessarily so. I laugh when I can and I live with the rest. I've learned that holding on means letting go. I try to be a friend to the person on my left. They say you just can't be too careful who you know. That ain't necessarily so. Juni 1991, Open Air im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken. Das einzige Konzert der Bee Gees in Südwestdeutschland. Karten gibt es bei allen Vorverkaufsstellen. Oder einfach beim telefonischen Bestellservice anrufen. 068 61 72 066. RTL und die Saarbrücker Zeitung präsentieren die Bee Gees live. 6 Uhr und gleich 22 Minuten. Sie... Yeah. It takes every kind of people to make the world go round. Do, do, do, do, do. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do. Ooh, ooh, ooh. takes every kind of people to make the world go round. Every kind of people make what life's about. Every kind of people. 6 und gleich 27, das hier ist Christopher Cross. Ride like the wind. RTL aktuell das Wetter. Eiskalt und glatt ist es heute Morgen. Die Temperaturen liegen jetzt noch im Bereich. Im was? Man repariert ja eigentlich mal dieses I auf der Schreibmaschine. Liegen jetzt noch im Bereich. Minusbereich. Im Minusbereich. Ja, es ist kalt, Offi. Ach, im Minusbereich. Bitte demnächst das ausschreiben statt so einen kleinen Strichzimmer. Heute Nachmittag wird es heiter um 5 Grad. Plus, da haben sie auch ein Plus hingemeistert. Die aktuellen Werte von heute früh. Saarbrücken, -3, also das heißt Minus. Trier, -4 und Köln, -6 Grad. Sie ja, wissen, Plus und Minus, das ist nie so, ne? Ja, du, wir haben immer, wie heißt das, addieren und subtrahieren gesagt in der Schule. Die Schlagzeilen mit Eva Milo. Die Lage am Golf scheint sich zu entspannen. Irak und USA wollen miteinander reden. In Bonn wird es heute ernst. Die Koalitionspartner verhandeln über ihre künftige Zusammenarbeit. Für die GATT-Verhandlungen läuft die Uhr ab. Bis heute Mittag muss es einen Durchbruch geben. Mehr dazu und Sport gibt's um 7 in den Themen. Jetzt Klatsch. Mit Christian Paulik. Und Ines Lang. Und die kriegt nichts zum Nikolaus, da bin ich mir ganz sicher. Ja, die Route, die hast du ja schon. Bleiben für mich nur die Süßigkeiten. Nein, ne? Ist ungerecht. Ungerecht. So, jetzt Klatsch. 2, 3, 4. Popstar Paula Abdul hat einen ganz ungewöhnlichen Heiratsantrag bekommen. Ein englischer Bauer möchte die Sängerin vor den Traualtar führen. Im Sinn hat er dabei aber nicht nur die Liebe, sondern auch einen schnöden Zweck. Ihre Musik beruhige nämlich seine Kühe und sorge dafür, dass sie mehr Milch geben. Civil Shepherd, die Schöne aus der RTL Plus Serie, das Model und der Schnüffler, könnte demnächst einen lukrativen Werbevertrag verlieren. Die naturblonde Schauspielerin weigert sich nämlich, sich ihre Haare färben zu lassen. Das ist deshalb fatal, weil sie Reklame für ein Haarfärbemittel machen soll. Besonders nette Gäste empfing Hannelore Kohl. Ich muss so lachen über Offi, die die Route bekommen hat. Ich fange einfach nochmal an. Schmerzvergrummt sitzt er nämlich schon auf seinem Stuhl. Besonders nette Gäste empfing Hannelore Kohl, die Frau des Bundeskanzlers, im Palais Schaumburg. Geladen waren ein 5-jähriger Diensthund des Bundesgrenzschutzes und seine 2-beinigen Kollegen. Was der Diensthund Gorbi und Frau Kohl von Nikolaus bekam und was sonst noch so los war, gegen 7.15 Uhr bei Guten Morgen Deutschland. Das war RTL aktuell, es ist 6.33 Uhr. Und was, liebe Kollegen, haltet ihr eigentlich von Ines? Jetzt ist es gleich 6.33 Uhr. Sie waren sich nicht einig. Make a one man weep. Wieder so ein Stress mit der Uhr. Hier ist eine Digitaluhr. Was ist eigentlich 6 geteilt durch 36? Ich werde mir das gleich ausrechnen. Ergebnis gibt's gleich. Schmuse Oldies. Heute ist der 6. Dezember. Heute ist Nikolaus. Von den Stiefel geguckt. Wir feiern mit Bruce Springsteen und Santa Claus is coming to town. Hey man! Hey man! You guys know what time of year it is? What time? What? Oh, Christmas time! You guys all been good and practicing real hard. Yeah. Clients, you've been rehearsing real hard now. So Santa, bring your new saxophone, right? Everybody out there been good or what? Oh, that's not many, not many. You guys are in trouble out here. And you better watch out. You better not cry. You better not bow. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Mach uns fertig. Nach der Musik zu urteilen, hat der Nikolaus einen Rennschlitten verkauft und fährt so ein 400 PS Motorrad oder so etwas. Es ist 6:46 Uhr. Gewinnrakete. Es ist 6:50 Uhr. Warum hat man eigentlich ein Radio bei sich? Entweder um gute Musik zu hören, um nachrichtlich auf dem Laufenden zu sein oder um Sportmeldungen zu verfolgen. All das kriegen Sie natürlich bei RTL, das ist klar. Aber das Radio hatte auch bei sich der Amerikaner Gary Lee. So ein kleines Mini-Radio hat er bei sich und er ist mit seinem Wagen liegen geblieben. Und um den Notdienst anzurufen, ging er in eine Telefonzelle und dort wurde er von zwei Männern mit einer Pistole bedroht. Sie wollten sein Geld. Gary tat, wie ihm gesagt, und gab den Banditen sein Portemonnaie. Doch damit nicht genug, die Räuber schossen tatsächlich auf ihn. Gott sei Dank wurde Gary nur leicht verletzt, denn die Kugel war nicht irgendwo in sein Herz eingedrungen, sondern in das Radio, das er bei sich trug. Das wiederum ist der Beweis, liebe Hörer, Radios können Leben retten. Wir sorgen zunächst mal nur für gute Laune hier. Hey, das ist unser Radio, nicht drauf schießen. Das ist aber plötzlich zu Ende. Es ist 6:55 Uhr. RTL, das Wunschtelefon. Hallo, hier ist RTL, guten Morgen Deutschland. Hallo, ich heiße Nicole Geuss, wohne in Zündorf und empfange Sie über Mittelwelle. Und ich wünsche mir den Titel Step by Step. Step by step, ooh baby, gonna get to you girl. Step by step. Es ist 7 Uhr und 4,5 Minuten. Das Wetter. Und Sie können damit rechnen, dass Sie heute Morgen die Scheiben freikratzen müssen. Es friert nämlich. Die Temperaturen sind in der Nacht auf minus 6 Grad gefallen. Im Laufe des Tages steigen sie aber wieder, und zwar auf plus 5. Und außerdem bleibt es sonnig und trocken. Steh ich morgens im Bett, ist die Welt noch so weit, mach ich spontan das Radio an, RTL Radio. What a wonderful sound. Guten Morgen, Deutschland. diamonds shine down through the night. Two hearts a thrill is away. Es ist Viertel nach sieben, RTL und Guten Morgen Deutschland. Bei mir war der Nikolaus erst heute Morgen und es war gar nicht so erfreulich. Ich habe eine Route gekriegt. Und gestern ist er schon bei Hannelore Kohl und ihren Gästen gewesen. Es ist 20 nach sieben. Wie wäre es mit einem weiteren neuen Nikolaus-Song von RTL für Sie am 6. Dezember? Bleiben Sie einen kleinen Moment dran, dann hören wir ihn uns zusammen an, okay? Und hier ein wichtiger Hinweis für alle Autofahrer. Autofahren ohne... Von 9 bis 12 auf RTL. Ein Tag wie kein anderer. Niklaus, komm in unser Haus. Pack die große Taschen aus. Stell dein Schimmelchen unterm Tisch, dass es Heu und Hafer frisst. Dass es Heu und Hafer frisst. Heu und Hafer frisst es nicht. Zuckerbrezel kriegt es nicht. Lustig, lustig, falralala. Bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da. Guten Morgen, Deutschland! So, Christoph, und jetzt gehst du wieder zurück in die Badewanne und singst dort weiter. 7:25 Uhr. Thank you. Nürnberg. Durch einen Unfall ist der rechte Fahrstreifen gesperrt und damit mehrere Kilometer Stau. Das war RTL Aktuell, es ist 7.32 Uhr. Ideale Zeit, um Schuhe für ihre Kinder zu kaufen. Das werden sie doch wohl hoffentlich nicht schon in den letzten Tagen gemacht haben. Denn vor Nikolaus wollen Kinder immer viel zu große Schuhe, damit mehr Süßigkeiten reinpassen. Das ist alles völlig gelogen. Es ist 20:07 Uhr, käme ich nie drauf. Nadja, gibst du mir mal eben die Stiefel da hinten, da meine, die mit Größe 52, ja genau. Any day now. I will hear you say goodbye, my love, and you'll be on your way. Then my wild, beautiful bird, you will have flown. Oh, any day now, I'll be all alone. Any day now, when your restless eyes meet someone new, oh, to my sad surprise, then the blue shadows will fall all over town. Oh, any day now, love will let to keep you if you don't want to stay until you're gone forever. I'll keep holding on for dear life, holding you this way, begging you to stay any day now. When the clock strikes go, you'll call it off. And then my tears will flow. Then my wild, beautiful bird, you will have flown. Oh, any day now, love will let me die. Nicht irgendein Tag heute, auch wenn diese Platte heißt Any Day Now. Es ist heute nämlich Nikolaustag und gleich 7.43 Uhr. Und die ersten deutschen Care-Pakete sind in Moskau. Das allerdings hat nichts mit Nikolaus zu tun. Sie werden seit gestern nämlich dort verteilt. Überall in der Bundesrepublik wird weiter gesammelt. Spenden die Deutschen für Russland. Die nächsten Konvois in Richtung Osten sind startbereit. Was sich jetzt viele fragen, kommen die Spenden überhaupt da an? Wo gehören sie hin? Oder wie kann ich selber mehr dafür tun, dass das alles funktioniert, als nur ein paar Mark zu überweisen? Das Bundesinnenministerium hat darum einen telefonischen Informationsdienst eingerichtet. Der wird mit Hilfsangeboten geradezu überschüttet. Hermann Ahrens vom Innenministerium. Es werden angeboten Materialien, also Lebensmittel, aber auch persönliche Dinge, zum Beispiel, dass jemand Fahrer sein möchte. Das ist sehr stark verbreitet, obwohl ich glaube, dass man das vielleicht nicht so umfassend braucht, wie es gegenwärtig angeboten wird. Es werden angeboten LKWs aus Speditionen, die sich bereit finden, dorthin zu fahren nach Russland, und Frachtraum in Flugzeugen. Vielerlei Dinge werden auf diese Weise angeboten. Oft geht es aber nicht nur um Hilfsangebote, sondern um vieles mehr. Viele Menschen möchten von uns Auskünfte haben, wie man dorthin kommt, wie es mit den Zollbestimmungen ist, aber auch, wie sie überhaupt an Frachtraum herankommen können, an Transportmöglichkeiten, an LKWs, weil sie sich organisiert haben in der Nachbarschaft oder in der Firma und gesammelt haben und nun wissen möchten, wie sie die gesammelten Materialien an die richtige Adresse kriegen. Wenn Sie mehr wissen wollen über die Hilfe für Russland, die Telefonauskunft hat die Nummer 0228 681 3418. 0228 681 3418. Stadt liegt da in ihrem nackten Licht, die Nacht spuckt ihre Jäger aus. Desperados schauen hinter mir her, kalte Blicke unter die Haut. Il mio corpo esalta la femminilità, ansiosa complicità, è una luce nel buio, i nostri torpedo fermano qua. E pare se suona un foglio, suona un tabù, e così di notte non riesci tu. Risplende un dunkler Cherubin, un Sphinx im schwarzen Kleid. Una luce nel buio, i nostri tappeti si fermano. Sie den Rattenfänger von Hameln. Es gibt ein Pendant dazu. In anderen Ländern heißt Pied Piper und wird gleich besungen von Christian St. Peters. Und nebenbei noch ein Riesenhit. Wir warten zusammen drauf, okay? Rasch, Rita, ran an den... You don't understand. Hier ist das RTL-Wunschtelefon. Wer ist denn dort? Ich heiße Petra Manfras und wohne in Hollerath. Ich empfange RTL auf UKW und ich wünsche mir für meinen Mann Michael von der Gruppe Barclay James Harvest Hymn. Well, it's deep in the mountain so high. If you wanna see God, you've gotta move on the other side. Stand up there with your head in the clouds. Don't try to fly, you know you might not come down. Don't try to fly, dear God. You might not come down. Jesus came down from heaven to earth. The people said it was a virgin birth. Jesus came down from heaven to earth. The people said it was a virgin birth. The people said it was. 2 Minuten. Das Wetter. Nachdem sich die Bewölkung von heute Morgen verzogen hat, wird's richtig sonnig heute. Freuen Sie sich drauf. Die Temperaturen steigen etwa auf 5 Grad an. Es bleibt weiterhin trocken. RTL. Guten Morgen, Deutschland. Es ist 7:07. Hier ist RTL und guten Morgen Deutschland in der Stunde zwischen 8 und 9. Haben wir Ihnen noch einiges zu bieten. Wow, zwei super Spiele kann ich Ihnen anbieten. Wir werden heute noch zwei tolle Preise rausholen. Ich darf es nicht verraten, ich soll es nicht verraten, ich tue es trotzdem. Ganz kurz geflüstert. Es geht heute noch um ein Autoradio und um 12 Flaschen Sekt. Aber erst später, okay? We never talked about it, but I hear the blame was mine. And I call you up to say I'm sorry, but I wouldn't want to waste your time. 'Cause I love you, but I can't take any more. There's a look I can't describe in your eyes. If we could try like we tried before, would you keep on telling me those lies? Telling me lies. Remember, 8 und 11. 300 Kilometer lang war die Autotour eines 13-jährigen Jungen in der Tschechoslowakei. Mit einem funkelnagelneuen Auto übrigens. Das hatte er seinem Onkel gestohlen. Die Polizei erwischte den Knaben erst, als er den Wagen an einen Passanten verkaufen wollte. Ein nettes Früchtchen. Auf die Frage, wie er die Fahrt geschafft habe, sagte der 13-Jährige, ich habe damit schon jede Menge Erfahrung. Ja, von dieser Sorte kennen wir ja auch einen. Guten Morgen, Adi Brudzinski. Was hältst du denn von der Geschichte? Freunde, natürlich bin ich begeistert. Endlich gibt es wieder Nachwuchs. Übrigens, die besten Wünsche an alle Hörer auch von mir zum Nikolaustag. Ich hoffe, alle sind reich beschenkt worden. Also, ich hatte mir ein paar neue Scheibenwischer gewünscht. Aber was bekomme ich stattdessen? Qualmende Socken. Ich habe nämlich auf dem Rastplatz Hockenheim meine Stiefel stehen lassen, die ich gestern Abend vor die Fahrradtür gestellt habe. Adi Oczynski. Ja, das bin ich, Freunde. 30 Jahre ohne Führerschein. Probleme mit dem Empfang von RTL, so wenn Sie morgens zur Arbeit fahren? Das muss nicht sein, Sie haben ein blödes Autoradio. Mhm. Das ändern wir jetzt, denn wir verspielen heute Morgen ein Blaupunkt Hamburg CR40 mit Keycard in dem Spielchen Sekt oder Selters. Also wenn Sie Lust haben mitzumachen, heute ist es der 15. Anrufer, okay. Der 15. Anrufer, der jetzt durchkommt, kann mit mir Sekt oder Selters spielen um ein Autoradio. 00352 13 31. Schon immer so ein loser Typ, mit kurzen Romanzen, aber intensiv. Es kam selten vor, dass ich länger blieb, war meistens schon weg, wenn sie noch schlief. Und wieder nach draußen, in den rauen Wind, wo die Asphalt-Cowboys zu Hause sind. Immer alleine, mein Herz kriegt keine, denn Liebe ist ein Käfig, macht unfrei und blind. Doch jetzt knallst du in mein Leben und ich kann mich nur ergeben. Du kommst wie ein Überfallkommando und ich bin K.O. Und das Eis beginnt zu tauen und es ist zu spät anzuhauen. Und ich merke, auf Risiko. Schlachtfeld der großen Gefühle bin ich schon oft verwundet worden. Immer nur Dramen mit den Damen, küssen und schlagen. Ich mir gedacht, jetzt wird hier nur noch auf cool gemacht. Ich baute eine Mauer um mein Herz, keine Love Stories mehr, aber auch keinen Schmerz. Doch jetzt knallst du in mein Leben und ich kann mich nur ergeben. Du kommst wie ein Überfallkommando. Zu spät abzuhauen. Wir verspielen gleich ein Autoradio in RTL und guten Morgen Deutschland. Es ist 8 Uhr und 19. Bleiben Sie ein bisschen dran. Es wird spannend bei uns. Wenn Ihrer Jüngsten beim 90 das Kennwort, wenn Sie mitfahren möchten, schreiben Sie uns eine Postkarte. Wir schicken Ihnen alle Unterlagen umgehend zu. RTL Radio, Postfach L2850 Luxemburg. RTL Mallorca 91. Die Superaktion auch im nächsten Jahr. In Zusammenarbeit mit unserem Partner Neckermann Reisen. Wir sehen uns auf Mallorca. Oder wir hören uns auf RTL. Der 15. Anrufer bzw. die 15. Anruferin heute Morgen war die Helga Gritzow aus Serrich an der Saar. Guten Morgen, Helga. Ja, guten Morgen. Das hat Sie allerdings erst qualifiziert zu unserem kleinen Spielchen, Helga. Ja. Dass Sie die 15. waren. Das heißt, wir können jetzt eine Runde Sekt oder Selters spielen um ein Autoradio. Können Sie ein Autoradio überhaupt gebrauchen? Ja. Ja? Immer. Haben Sie ein Auto? Ja. Gut, prima, das wird da gut reinpassen. Ja. Ist ein tolles Gerät, aber dazu später was. Ich will den jetzt nicht den Mund wässrig machen. Vielleicht geht's ja daneben mit unserem Spielchen. Ne? Das wollen wir aber nicht hoffen. Helga, kurz die Regeln. Sekt oder Selters, haben Sie schon mal gehört bei uns? Ja. Gut, dann wissen Sie, wie es aussieht. Ne? Ja. Eine Niete, ein Joker, ein kleiner Preis und unser Autoradio. Ja. In einem Umschlag. Vier Stück davon habe ich hier vor mir. Raschel, raschel, raschel. Ja. Ja. Alles hier notariell beglaubigt und so weiter. So, Helga, jetzt sagen Sie mir bitte eine Zahl. Ja, ich nehme mal die 1. Sie nehmen Umschlag 1. Fangen also vorne an. Aufgerissen. Umschlag 1 ist der kleine Preis. Das ist ein kleiner RTL-Rucksack. Ja. Also Sie könnten weitermachen, wenn Sie möchten. Ja, D4. Umschlag 4. Nehmen wir Umschlag 4. Da könnte jetzt noch drin sein der Joker. Dann könnten Sie sowieso weitermachen. Die Niete oder der Superpreis. Oh, Helga. Ja, die Niete. Ich habe Umschlag 4 aufgemacht. Mhm. Das sieht nicht so gut aus. Nee. Nee, es ist nur ein Autoradio drin. Oh! Wow! Gewonnen! Prima. Wow, Helga. Ich bedanke mich recht. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Schon beim zweiten Umschlag Glück gehabt. Mhm. Ich sage Ihnen mal ganz kurz, was Sie da genau gewonnen haben. Ja. Und zwar ein Blaupunkt Autoradio Hamburg CR40 mit Keycard. Ein Topgerät der Spitzenklasse ist es. Ja. Das Ganze hat 2x26 Watt. Mhm. Mhm, hat ein Top-Tape-Deck, ein super Tuner und das Ganze mit einer Keycard gesichert. Das ist was, oder? Oh, prima. Toll. Ist auf jeden Fall besser als das, was ich im Moment drin habe. Das funktioniert nicht mehr so richtig. Davon gehen wir mal aus, ja, dass das wesentlich besser ist, ne? Ja. Gut, Helga, ich bedanke mich fürs Mitmachen. Viel Spaß mit Ihrem Autoradio und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Wie ich heiße, spielt keine Rolle. 4 Jahre wegen Diebstahls reichen, ich weiß, wovon ich spreche. Blaupunkt war mit dem Hamburg CR40 Keycard etwas cleverer als wir alle zusammen. Okay, okay, ein Autoradio der absoluten Spitzenklasse, aber ohne Keycard ist es nicht mal ein Radio. Keycard ist wie Scheckkarte. Einschieben und erst dann funktioniert das Gerät. Denkt mal nach, Kollegen. Den Hamburg CA40 Keycard ohne Keycard könnt ihr A. wegschmeißen und B. dabei reichlich Knast einfangen. Ha, echt clever, die Jungs von Blaupunkt. Offi am Morgen. Offi? Offi. Offi am Morgen. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Try to stop now. Rocking around the Christmas tree. Let the Christmas spirit ring. Let it ring now. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing so merrily in that new old-fashioned way. RTL aktuell das Wetter. Leichter bis mäßiger Frost und Glättebildung, so sieht es heute Morgen aus. Am Nachmittag dann aber voraussichtlich wird es sonnig und trocken mit Temperaturen so um 5 Grad. Es weht nur ein schwacher Wind aus Nordost. Die Schlagzeilen mit Eva Milo. Irak und USA wollen miteinander reden. Ein Krieg scheint vorerst abgewendet. In Bonn wird es heute ernst. In einer halben Stunde beginnen die Koalitionsverhandlungen. Der Täter von Lockerbie ist jetzt bekannt. Es handelt sich um einen libyschen Agenten. Mehr dazu gibt's um 9 Uhr in den Nachrichten. Das RTL-Reisewetter, ein Service von Qnat, der Kreuzfahrtreederei. Heute ist es bei Temperaturen unter 0 Grad ziemlich kalt bei uns, aber die kalte Welle hat viele Teile Europas erfasst. In Moskau ist es bedeckt bei 0 Grad, in Warschau sieht es nicht viel besser aus bei einem Grad. Stockholm und Kopenhagen melden 3 Grad unter 0 und trocken kalt. In London, wie könnte man es anders erwarten, ist es neblig bei minus 1. Genauso kalt auch in Paris. Die Werte werden aber im Laufe des Tages auf 5 Grad steigen. Wärmer ist es in Lissabon bei 12 Grad, da bleibt es aber allerdings bedeckt. Auf Mallorca ist es trocken, die Temperaturen liegen um 16 Grad. Auch in Athen kann man es bei 15 aushalten, obwohl es stark bewölkt ist. Wer weiße Weihnachten verbringen möchte, der sollte sich nach Österreich bewegen. Denn dort schneit es das ganze Wochenende. Die Schneegrenze liegt zwischen 500 und 800 Metern. Der aktuelle Tipp. Türkei und Schwarzes Meer. You're the one that turned my dreams. was wollt ihr denn alle hier? Das ist hier eine Live-Sendung, könnt ihr jetzt nicht rumstören. Wie, was? Was? 12 Flaschen Sekt? Hier im Studio? Von, nein, Ich habe keine 12 Flaschen Sekt, wo soll ich denn 2 Kisten Sekt hier kriegen? Seid ihr, sind mal alle raus hier, was wollt ihr? Die Kollegen, ne, sie haben gehört irgendwas von Sekt und schon meinen sie, ich hätte den hier. Dabei verrate ich sie nicht, ich habe nämlich den ganz guten hier, den gebe ich doch nicht an die Kollegen weiter, ich bin doch nicht doof. Das ist doch der Gute von Bernard Massard. Den gibt's nur für Sie. In unserem Spielchen Geburtstagsbonus. Mhm. Können Sie jetzt gewinnen. Also 12 Flaschen Sekt von Bernard Massa können Sie gewinnen im Geburtstagsbonus. Spielt jetzt aber mal raus. So, Schluss. Wenn ich die Spielregeln erklären kann. Alle die, die am 25. Mai Geburtstag haben, haben jetzt die Chance bei uns, diese 12 Flaschen Sekt zu gewinnen und rufen uns bitte an unter 00352 13 31. Aber nicht mogeln. Wir werden das nachprüfen. Bitte nur die, die am 25. Mai Geburtstag haben. Thank you for being a friend. Travel down a road and back again. Your heart is true, you're a pal and a confidant. I'm not ashamed to say, I hope it always will stay this way. My hat is off, won't you stand up and take a bow? And if you threw a party, invited everyone you knew, well, you would see the biggest gift would be for me, and the card attached would say, thank you for being a friend. Thank you for being. Car you lack, I'd surely buy you a Cadillac, whatever you need, any time of the day or night. I'm not ashamed to say, I hope it always will stay this way. My hat is off, won't you stand up and take a bow? Was denn jetzt? Friend muss da noch kommen, oder nicht? 8:51 ist es übrigens. Und gleich geht's bei uns um 12 Flaschen Sekt in wenigen Sekunden. Rasch! 8:53 am Telefon begrüße ich die Angelika Vogt aus Oldenburg. Guten Morgen. Morgen. Wie hört man uns denn in Oldenburg? Super. Ja, auf Nur. Kabel. Bitte? Auf Kabel. Auf Kabel, genau. Okay. Angelika, Sie klingen noch ein bisschen jünger. Wie alt sind Sie? 33.